Erster ein Lied für den Musikleiter. Es ist ein Psalm. Zweiter, Gott soll gut zu uns sein. Er hilft uns. Dritter, alle Menschen sollen Gott kennen. Er hilft allen Menschen. Vierter, alle Menschen sollen Gott danken. Sie loben ihn. Fünfter, die Menschen freuen sich. Gott führt alle Menschen gut. Sechster, alle Menschen sollen Gott danken. Sie loben ihn. Siebter, die Erde gibt uns Essen. Gott hilft uns. Achter, Gott hilft uns. Alle Menschen haben Respekt vor ihm.